Wohnen wird zur sozialen Frage. Besonders dramatisch zeigt sich das Missverhältnis von Einkommen und Preissteigerungen bei den Mieten. Und das, obwohl Wohnen ein menschliches Grundbedürfnis ist. Es gibt mittlerweile gerade in Großstädten viel zu wenig Wohnraum für jene, die nicht zu den Großverdienern gehören. Bundesweit fehlen laut Schätzungen 1,9 Millionen bezahlbare Wohneinheiten, schätzt die Hans-Böckler-Stiftung. Bei Besichtigungsterminen für Wohnungen mit unterdurchschnittlich niedrigen Quadratmetermieten drängeln sich deshalb zum Beispiel in Berlin und Hamburg teils mehrere hundert Interessenten. Studenten, einfache Arbeiter, Alleinerziehende. Haushalte mit niedrigen, aber auch mittleren Einkommen zahlen mittlerweile oft so viel Miete, dass sie sich dadurch zu überschulden drohen. Wer nicht überdurchschnittlich viel verdient, wird zunehmend aus den Innenstädten an die Ränder gedrängt oder noch darüber hinaus ins Umland. Weil gerade Familien mit mittleren Einkommen in die Speckgürtel umsiedeln müssen, ziehen die Immobilienpreise dort ebenfalls an. Im Kölner Umland etwa ergab die im März 2019 veröffentlichte Studie Postbank Wohnatlas, stiegen sie allein in einem Jahr um fast 9%. Auch kaufen anstatt zu mieten wird damit für immer weniger Familien eine Option. Die empörenden Folgen der Entwicklung lassen sich zum Beispiel in meinem Wohnort Berlin nachvollziehen. Dort müssen immer mehr Menschen, obwohl sie in Vollzeit arbeiten, in Notunterkünften wohnen, weil sie sich ihre Mieten nicht mehr leisten können. Wie verrückt diese Entwicklung ist, die sich in unserem Land vollzieht, nahm die Hans-Böckler-Stiftung Ende 2018 in einer Plakatkampagne aufs Korn. Auf einer der Comiczeichnungen sieht man einen Bayern in Lederhose, der in Bettlerpose auf dem Boden kniet, den Lodenhut aufgestellt in der Hoffnung, jemand möge Münzen hineinwerfen. Daneben der Text: Um über die Runden zu kommen, brauchen Vollzeitbeschäftigte in München einen Stundenlohn von mindestens 12,77 Euro. Schuld an dem Umstand, dass so viele keine bezahlbaren Wohnungen mehr finden, hat auch das Vermietungsportal Airbnb, durch das in Großstädten viele Wohnungen als Bleiben für Touristen anstatt als Wohnraum genutzt werden. Eine viel größere Rolle aber haben die großen Privatisierungswellen der vergangenen Jahrzehnte im Wohnsektor gespielt. Sie führten dazu, dass heute viele Wohnungen in der Hand von Aktienkonzernen und internationalen Hedgefonds sind und diese somit zum Teil dafür zuständig sind, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Was schon vom Konstrukt her nicht funktionieren kann, denn natürlich liegt es im Interesse gewinnorientierter Privatunternehmen, möglichst hohe Renditen zu erzielen und damit das Wohnen so teuer wie gesetzlich eben gerade erlaubt zu machen. Ein Trick der großen Wohnungsgesellschaften, um die Mieten anheben zu können, sind Sanierungen, bei denen längst nicht immer klar ist, ob sie überhaupt notwendig oder sinnvoll sind. Die großen Wohnkonzerne des Landes, Vonovia, Deutsche Wohnen und LEG Immobilien, machen es so, weil sie unter Renditedruck stehen. Gerade die börsennotierten Vermieter besitzen viele Wohnungen, die früher einmal zu kommunalen Beständen gehörten und irgendwann privatisiert wurden. Nicht selten handelt es sich um einfache Bleiben in einfachen Wohnlagen. Die Bewohner gehören nicht gerade zur zahlungskräftigsten Klientel der Republik. Auf der anderen Seite sitzen die Aktionäre, die eine regelmäßige Dividendenrendite und steigende Gewinne erwarten. Seit einiger Zeit kommt auch noch der durch Zuwanderung und steigende Nachfrage angetriebene Preisanstieg hinzu. Wer übrigens von der steigenden Wohnungsnot profitiert, sind die Vermittlungsportale für Mietwohnungen im Internet. Zum Beispiel Immobilien-Scout24. Das Unternehmen bietet Wohnungssuchenden seit kurzem an, sich einen kostenpflichtigen Zugang zuzulegen. Für monatlich ab 19,95 Euro können Wohnungssuchende sich dort jetzt gegen die Bewerberflut durchzusetzen versuchen. Der Prämienzugang sorgt unter anderem dafür, dass die zahlenden Kunden immer ganz oben im Postfach des Vermieters stehen und die Bonitätsauskunft automatisch mitgestaltet wird. Für die Betroffenen hat die Wohnungsnot noch einen weiteren Effekt. Berufstätige, in Vollzeit beschäftigte Bundesbürger müssen, weil die hohen Preise sie verdrängt haben, immer weitere Strecken zu ihrem Arbeitsplatz zurücklegen. Das wiederum sorgt für immer vollere Autobahnen und Nahverkehrszüge, mehr Pendlerstau, mehr Stress für alle. Zog man früher ins Grüne, weil man es sich leisten konnte, ziehen heute viele aus der Stadt heraus, weil es anders nicht mehr geht. All das ist nichts anderes als soziale Segregation. Stadtviertel ordnen sich neu, Reiche leben mit Reichen zusammen, Arme mit Armen. Wenn sich aber Menschen mit unteren und mittleren Einkommen, zum Beispiel Krankenschwestern oder Polizisten, das Wohnen in der Stadt nicht mehr leisten können, erzeugt das auch noch ein weiteres soziales Problem für unsere Gesellschaft. Das Leben in den Städten wird unsicherer. Denn wenn weder Pfleger noch Feuerwehrleute innerhalb der Stadtgrenzen leben können, lassen sich dann überhaupt noch genügend von ihnen finden, die dort arbeiten wollen? Diese Entwicklungen müssten in der Politik alle Alarmglocken schrillen lassen. Denn wenn die räumliche Trennung zwischen sozialen Schichten zunimmt, fördert das Neid und Gewaltbereitschaft bei jenen, die sich das Leben in den reicheren Gegenden nicht leisten können. Alle politischen Versuche, den Mietpreissteigerungen Paroli zu bieten, wie etwa die gesetzliche Mietpreisbremse, haben bisher erschreckend wenig gebracht. Es müsste deshalb bei jenen, die über Wohnungsbau entscheiden, höchste Priorität haben, gegenzusteuern, für bezahlbaren Wohnraum gerade in Hochpreisvierteln zu sorgen, etwa durch eine entschlossene Förderung genossenschaftlicher Wohnungsbauprojekte. Das passiert aber noch kaum. Die aktuelle Debatte um eine Enteignung von Wohnungsbaukonzernen ist daher nichts anderes als eine nachvollziehbare Folge dieser Not und der Wut vieler. Wie drängend das Problem ist, zeigt die Tatsache, dass mittlerweile einige Politiker der großen Volksparteien bis hin zu Justiz- und Verbraucherschutzministerin Katharina Barley, SPD, diese Enteignungsidee nicht mehr als Blödsinn abtun. Dabei wäre uns in der Mittelschicht viel mehr geholfen, würden sich die großen Volksparteien nicht an der Enteignungsdebatte beteiligen, sondern stattdessen konstruktive Lösungen schaffen. Gegensteuern, indem der Staat, indem die Kommunen viel Geld in die Hand nehmen und viel entschlossener als bisher den kommunalen Wohnungsbau wieder stärken würden. Indem die Städte und Gemeinden selbst also wieder zum Vermieter würden. Und indem sie genossenschaftliche Bauprojekte stärker fördern würden, bei dem die Bewohner ihre Wohnungen gemeinsam besitzen und auf diese Weise auch fürs Alter vorsorgen könnten.